Also vielen Dank für die freundliche Einführung und auch ganz herzlichen Dank für die Einladung hier nach Halle. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich eingeladen werde von einer Studierendengruppierung. Das ehrt mich eigentlich mehr als alle anderen offiziellen Einladungen, weil ich das ganz toll finde, dass es auch in dieser Zeit der Bachelorisierung noch Studierende gibt, Studentinnen und Studenten, die die Kraft haben, neben diesen ganzen Sammeln von Punkten eigene Initiativen zu verfolgen und eben solche Lehrveranstaltungen zu machen. Das heißt also, ja, das heißt, dass ich jeweils am motiviertesten bin, in einem solchen Rahmen vorzutragen. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Hier lag noch ein Papier, das entweder du oder auf diesem Blatt steht nämlich, dass ich es immer auch schwierig finde oder eine Herausforderung, in einem Kontext zu sprechen, in dem ich mich gar nicht gewohnt bin, was so die bestehenden Diskussionen sind. Und ich denke, für mein Thema, für eine Kritik, für den Versuch einer Reflexion dieses Umbaus von Feminismus hin zu Queer, ist es eigentlich auch ganz wichtig, sich verständigen zu können. Ich versuche oder ich hoffe, dass ich auch Missverständnisse ausräumen kann, trotz meiner Kritik an bestimmten Vorstellungen einer Gesellschaftsveränderung, wie sie im Rahmen des queeren Paradigmas vorherrschend sind. Ich gehe davon aus, dass in den meisten Zusammenschlüssen, wo queer in irgendeiner Weise im Zentrum steht, dass es sich hier im weitesten Sinn um gesellschaftskritische Kreise handelt, vielleicht auch um linke Kreise, um junge Menschen, die sich irgendwie im Alltag engagieren wollen und die zum Schluss gekommen sind, dass ein Zugang, der ausgehend von unserem täglichen Sein, nämlich von unseren Identitäten, dass dieser alltägliche Zugang die beste Weise ist, etwas von uns aus tun zu können, das gesellschaftsverändernd wirkt. So verstehe ich oder verorte ich auch das Aufkommen oder das Beliebtwerden eines queeren Ansatzes, einer queeren Lebensweise und auch der Queer Theory selber. Das Anliegen, das sich damit verbindet, das teile ich selbstverständlich. Was mich veranlasst hat zu einer auch theoretischen Kritik des queeren Paradigmas ist, dass ich zunehmend einfach auch besorgt bin, weil ich sehe, dass gewisse Grundannahmen, die quasi zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind in diesem Kontext, ich werde das noch genauer ausführen, dass diese Grundannahmen eigentlich auf sehr, ich würde mal sagen, wackeligen Füßen stehen, dass sich gewisse Theorieversatzstücke auch verselbstständigt haben und dass gerade junge Menschen nicht mehr genau wissen, woher eigentlich diese Selbstverständlichkeiten kommen, die so zirkulieren, beispielsweise und im Zusammenhang mit Queer sicher ganz im Zentrum stehend, eben die Vorstellung, dass das gegenwärtige Herrschaftsregime oder Machtregime, dem wir unterworfen sind, es darauf angesehen hat, unsere Identitäten festzulegen und dass folglich das Aufweichen, das Instabilwerden von Identitäten, das Queeren von Identitäten ein Akt der Subversion ist. Also ich denke, das ist so etwas wie ein Grundkonsens der queeren Theorie, der queeren Lebensweise. Wir wehren uns gegen identitäre Festschreibungen, weil die Macht, also so lautet die Annahme, primär darin besteht, Identitäten festzuschreiben, also eben beispielsweise Männlichkeit und Weiblichkeit oder uns auf Frau sein oder Mann sein festzuschreiben. Und folglich, wenn wir diese Grenzen überschreiten von Mann sein, Frau sein oder auch bestimmte rassistische Zuschreibungen, also wenn wir diese Identitäten durchqueren und hybride Identitäten werden, dass das dann eine Form der Kritik, der Gesellschaftskritik ist, die eben im Alltag ansetzt, die wir alle quasi praktizieren könnten. Also so, das ist, ich sage jetzt mal, ein Grundkonsens. Und was ich heute Abend möchte, ist gewisse Selbstverständlichkeiten von diesem Grundkonsens zu befragen, indem ich zwei Dinge tue. Ich möchte das Aufkommen dieser Vorstellung, dass wir an normativen Zuschreibungen leiden und dass wir deshalb uns dagegen wehren müssen. Ich möchte dieses Aufkommen zeitgeschichtlich verorten. Also ich möchte fragen, wann ist das aufgekommen und wieso genau in dieser Zeit? Und ich möchte eine Art Geschichte machen, wie es eigentlich theoretisch, auch institutionell dazu gekommen ist, dass die Queer-Theorie zu dieser Beliebtheit gekommen ist, dass sie sozusagen den Feminismus beerbt hat. Also heute, ich stelle das immer wieder vor allem in Deutschland fest, dass man eigentlich nicht mehr von Feminismus spricht. Eine Weile lang war das Wort ganz out. Jetzt, heute ist es so, dass man von Queer-Feminismus spricht. In meinem Verständnis ist aber auch Queer-Feminismus eine große Verschiebung gegen einem feministischen Anliegen, wie ich es kannte, aus den 80er Jahren, das sich sehr viel mehr an Marx orientierte und auch am französischen Poststrukturalismus. Also vielleicht werden Sie jetzt erstaunt sein, wenn ich das so sage, weil im Common Sense in Deutschland ist es so, dass das Queerwerden, also die Kritik an Identitäten, an Festschreibungen, dass die Meinung besteht, dass das eigentlich ein genuin poststrukturalistisches Verständnis sei. Also es wird gesagt, wir wissen von Poststrukturalismus, dass Macht darin bestehe, mittels diskursiven Festschreibungen, also in der Sprache, Identitäten festzulegen, und das ist das, wogegen wir uns wehren. Und das heißt dann irgendwie französischer Poststrukturalismus. Ich werde argumentieren, ich werde das noch genauer ausführen, dass diese Vorstellung, dass das französisch sei, eigentlich sich einer Rezeption verdankt, die via den USA zu uns gekommen ist. Daher habe ich in meinem Untertitel geschrieben, dass ich eine Kritik an den theoretischen Grundlagen von Queer leiste, die sich sowohl an einem älteren marxistischen Gesellschaftsverständnis orientiert, wie eben gleichzeitig auch an diesen französischen Ansätzen, weil ich selber zum Schluss gekommen bin, wenn man diese liest im Original, dann kommt man zu anderen Schlüssen als denjenigen, dass wir uns heute vordringlich gegen Identitätszuschreibungen wehren sollten. Also ich werde einige theoretische, ich kann das nur sehr kurz machen, aber es geht auch nur darum, ich möchte Ihnen ein paar Hinblicke eröffnen, wie wir das, was uns gegenwärtig geschieht, auch noch anders thematisieren können, als wie das gegenwärtig in meinem Verständnis in einer Verengung auch des theoretischen Spektrums geschieht, wenn wir eben davon ausgehen, dass unser Hauptproblem Identitätsfestschreibungen sein sollen. Ich beginne mit einer kleinen Anekdote, nämlich, ich denke, diese ganze Tradition, in der wir stehen, sowohl Sie wie auch ich, hat ihren Anfang ja in der 68er-Bewegung, also einem Aufbruch, der irgendwie versuchte, Gesellschaftskritik eben nicht einfach nur als große Theorien zu thematisieren, sondern zu fragen, was können wir eigentlich als handelnde Menschen auch noch tun. Und im 68 war das quasi kondensiert in einem Slogan, der an den Wänden in den Pariser Straßen stand. Da stand: Strukturen gehen nicht auf die Straße. Das war der Protest gegenüber den strukturalistischen Lehrern wie Althusser, aber auch Foucault und vor allem, es war vor allem gegen Althusser gerichtet, aber auch beispielsweise gegen Jacques Lacan, dass die in diesen, wie man damals sagte, Großerzählungen von Strukturen sprechen, die uns unterdrücken. Aber diese 68er-Bewegung, die Studierenden, die wollten damals Action direkt, also etwas, was man tun kann. Und sie konfrontierten auch ihren Lehrer Jacques Lacan mit diesem Ausspruch und forderten ihn auf, Stellung zu nehmen, wie er sich denn das Eingreifen, das tägliche, tätige Eingreifen vorstellte. Und wie Jacques Lacan immer, er hat nie direkt Antwort gegeben, sondern er hat gesagt, also er wisse, dass Louis Althusser jetzt unter Druck geraten sei von der Kommunistischen Partei in Frankreich. Er hätte jetzt angesichts dieser Aufruhrbewegungen dem Strukturalismus entsagt, aber Althusser hätte doch zumindest zeigen können, dass Marx ein Strukturalist war. Ich verwende diesen Ausspruch gerne, weil ich finde, daran ist sehr viel Wahres. Und trotzdem glaube ich, dass das, was unter Dekonstruktion heute verstanden wird, eben nicht das ist, was Lacan meinte, wenn er sagte, Marx sei ein Strukturalist gewesen. Lacan hat das vermutlich deshalb gesagt, weil Marx tatsächlich die geniale Intuition hatte, von gesellschaftlichen Natureigenschaften zu sprechen. Das ist ein Zitat von Marx, gesellschaftliche Natureigenschaft. Er meinte damit, dass er etwas thematisieren will, das sich naturalisiert hat, das sich für uns als selbstverständlich darstellt. Und natürlich ist es genau das, was beispielsweise die Queer-Theorie dann aufgenommen hat, wenn sie gesagt hat, es ist nicht selbstverständlich, dass es Männer und Frauen gibt, das ist gesellschaftlich geworden. Ich würde diesem Aspekt, dass es gesellschaftlich geworden sind, dass wir eben uns einteilen in gewisse Gruppierungen, Kategorien, das ist gesellschaftlich geworden. Die Frage jedoch, die zentrale Frage, die sich stellt, ist, was heißt gesellschaftlich geworden? In dieser ganzen Rezeption, was dann von Frankreich in die USA übergegangen ist und schlussendlich in den 90er und 2000er Jahren zu uns gekommen ist, ist dieses gesellschaftlich gewordene, ich würde mal sagen, zusammengezurrt oder zusammengeschrumpft auf eine Floskel der sozialen Konstruktion, die im Wesentlichen heißt, es sind Bedeutungszuschreibungen. Marx jedoch meinte mit diesem Gesellschaftlichen etwas sehr anderes. Und ich möchte versuchen, einfach in dieser kurzen Zeit einen Hinblick zu eröffnen, was es denn sonst noch heißen könnte, dass sich etwas naturalisiert hat. Was es sonst noch heißen könnte, uns vorzustellen, was denn die Macht ist, was Machtverhältnisse sind, die uns in unserem Sein irgendwie festhalten. Also es würde mir darum gehen, wenn mir das gelingt, das ein bisschen plausibel zu machen, dass die Identitätsfestschreibung nicht die einzige Weise ist, sich gesellschaftliche Konstruktionsprozesse zu denken, sondern dass es andere Konstruktionsprozesse gibt. Das möchte ich eigentlich vermitteln. Der Grund für meine Intervention, warum ich mich so intensiv mit dieser Kritik auch beschäftigt habe, ist Folgendes. Es geht mir, wie gesagt, um eine Verteidigung des Feminismus auch gegenüber der Dekonstruktion des Feminismus, so würde ich das jetzt mal formulieren. Also es war ja die queere Kritik am Feminismus, dass der Feminismus eigentlich an der Kategorie Frauen festhält und dass damit der Feminismus sich daran beteiligt, ein patriarchales Konstrukt quasi zu reifizieren, würde Judith Butler sagen. Also dass der Feminismus sich daran beteiligt, die Kategorie Frauen aufrechtzuerhalten, anstatt sie zu überwinden. Ich glaube, an dieser Vorstellung stimmt etwas nicht. Ich glaube, dass der Feminismus damit etwas verlustig gegangen ist, dass wir nach wie vor nicht darauf verzichten können, von einem Kollektiv der Frauen und von einem Subjekt des Feminismus auszugehen. Der Grund, warum ich daran festhalten möchte, ist folgender. Meine These oder meine Befürchtung ist, dass wir, was wir gegenwärtig erleben, in diesem postfordistischen Regime oder im neoliberalen Regime, dass sich die Geschlechterhierarchie weiter verstärken wird, aber dass diese Hierarchisierung heute nicht mehr vordringlich über normative Zuschreibungen verläuft. Also dass diese Hierarchisierung anderen Strukturprinzipien, anderen Logiken folgt, als der, dass wir einfach aus unser Frausein auf unser Mannsein festgeschrieben werden mittels normativer Männlichkeit oder normativer Weiblichkeit. Ich glaube, dass trotz einer Aufweichung dieser Normativität sich geschlechtliche Hierarchien weiter verstärken werden, aber dass auf dieser Ebene, auf der Ideologieebene etwas anderes geschieht. Es ist also überhaupt nicht so, dass ich finde, wir sollten jetzt nur noch quasi ökonomisch argumentieren und die ganze ideologische Ebene beiseite lassen. Nein, es ist natürlich ganz zentral zu fragen, wie werden wir persönlich, subjektiv in Machtverhältnissen eingebunden, aber ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie wir diese ideologische Ebene, diese Überbauebene, wie es in einem älteren Marxismus heißt, wie wir das heute thematisieren. Ich glaube, es sind nicht mehr normative Identitätsfestschreibungen heute, sondern es sind andere Mechanismen, die eine Geschlechterhierarchie weiter befördern werden. Damit verbunden ist meine zweite These. Ich glaube sogar, dass die Vorstellung, wir müssten uns gegen identitäre Zuschreibungen wehren, gerade im Bereich der Geschlechterverhältnisse heute selber zu einem Bestandteil des gegenwärtigen Geschlechterregimes geworden ist. Also dass sich eine Veränderung im Bereich der Ideologien abzeichnet, wo die Ideologie nicht mehr uns festschreiben will, sondern wo sie mit anderen Mechanismen, beispielsweise über das In-Aussicht-Stellen von unendlich vielen Möglichkeitsräumen, in denen wir uns entfalten können, aber auch entfalten müssen, dass solche ideologischen Mechanismen heute viel zentraler sind. Und das so betrachtet, das Aufkommen von Queer und auch die ganze Kritik an Zuschreibungen, die Kritik an Normen, das sich abarbeiten an normativen Zuschreibungen, dass das selber zu einem Bestandteil des gegenwärtigen Geschlechterregimes geworden ist. Das heißt, ich glaube, dass wir heute sehr viel genauer uns überlegen müssen, was wir tun, wenn wir kulturelle Phänomene beschreiben. Was wir befragen, wenn wir unser tägliches Sein, das wir ja eben verändern wollen, auf diese Weise befragen. Zunächst ein kurzer Rückblick. Selbstverständlich war es so, dass in der ganzen Geschlechtertheorie, in diesem Aufbruch, dass das zunächst ein Sich-Wehren war gegen alte marxistische Dogmen, wo das Geschlechterverhältnis immer nur als Nebenwiderspruch thematisiert wurde. Also die Feministinnen in den 80er Jahren, die hatten genug davon, dass man zuerst die Produktionsverhältnisse ändern muss und dann vielleicht in den zweiten Zug werden auch noch die Frauen befreit. So war da so ein alter linker Konsens. In diesem Zusammenhang war es selbstverständlich richtig, dass die ganzen feministischen Kritiken zunächst betonten, es gibt da auch einen kulturellen Aspekt, es gibt einen Überbauaspekt, den wollen wir thematisieren, um aus diesem alten Ding des Nebenwiderspruches, wie man das damals nannte, herauszukommen. Also die Fragestellung damals in den 70er und 80er Jahren der Frauen, die sich gewehrt haben, war, wie können wir verstehen, wie Frauen in Verhältnisse eingebunden werden, wo sie selber zu Trägerinnen ihrer eigenen Unterdrückung war? Und dass das nicht einfach in einem alten marxistischen Sinn mit ökonomischen Verhältnissen erklärt werden kann, dem stimme ich zu. Wie gesagt, es ist wichtig, die Ideologie zu thematisieren, aber mein Problem ist, ausgehend von dieser feministischen Intervention in den 70er und 80er Jahren, hat sich etwas entkoppelt, was heute total entkoppelt ist, nämlich das Thematisieren dieser kulturellen Phänomene, dieser Überbauphänomene, hat sich vollständig entkoppelt von den Produktionsverhältnissen. Also, das ist jetzt eine marxistische Terminologie. Das Thematisieren von kulturellen Phänomenen war im Marxismus immer im Zusammenhang zu sehen mit Veränderungen auch in den ökonomischen Verhältnissen, also in dem, was im Marxismus Basis heißt. Das heißt, was uns kulturell geschieht und was im Kapitalismus generell geschieht, in einer traditionell marxistischen Theorie muss das zusammengedacht werden. Und genau das, denke ich, hat sich in den ganzen Gender Studies und in den Queer Studies vollständig entkoppelt. Also es gibt keinen Rückbezug mehr darauf, was wir kulturell einfordern, beispielsweise an Erkennung von differenten Lebensweisen, von queeren Lebensweisen und wie und anfalls, ob das zusammenhängt mit Veränderungen in den Produktionsverhältnissen, also in den ökonomischen, in den wirtschaftlichen Verhältnissen, in denen wir stehen. Und da ist eben die Frage, ist das Auftauchen des Instabilwerdens von Identitäten nicht viel mehr im Zusammenhang zu sehen mit Veränderungen in den Produktionsverhältnissen? Also ist das nicht viel mehr eigentlich zurückzuführen auf neue Anforderungen, die der heutige Kapitalismus an die Menschen stellt? Stimmt unsere Annahme, dass das Aufweicht von Identitäten eine Errungenschaft von sozialen Bewegungen ist? Oder ist das nicht ganz einfach ein Erfordernis der Veränderungen im Kapitalismus selbst? Also wenn wir diesen Rückbezug machen, dass wir diese kulturellen Kämpfe, die Kämpfe um Anerkennung von Differenzen, differenten Lebensweisen, wenn wir das rückbeziehen und uns wieder überlegen, dass das entstanden ist im Zusammenhang mit kapitalistischen Veränderungen, beispielsweise mit der Krise des Kapitalismus in den 70er Jahren, dann wird vielleicht auch fraglicher, was genau eigentlich wir mit Subversion heute meinen. Der Grund, warum ich das in dieser Weise zuspitze, vielleicht auch ein bisschen provokativ zuspitze, ist jetzt wieder ganz direkt übersetzt auf die Gender Studies folgendes. Also ich sehe eine Entkoppelung in der Theoretisierung von Geschlecht bezüglich dem Rückbezug zum Kapitalismus darin, dass die Frage und das sich wehren gegen normative Zuschreibungen in der Entwicklung der Theorie, also in dem Übergang von Frauen- und Geschlechterforschung zu Gender-Theorie und dann zu Queer-Theory, in diesem Übergang, dass der eigentlich mit dem, sagen wir mal so, mit dem Beginn der 1990er Jahre beginnt. Also wir haben eine Ablösung des Feminismus durch eine Bewegung, die sich als Radikalisierung versteht und die als ihr Anliegen die Überwindung des Zwangs zur Zweigeschlechtlichkeit ins Zentrum stellt und damit auch die Frage der Normativität ins Zentrum stellt. Wir haben diese Ablösung, in diesem Selbstverständnis Radikalisierung des Feminismus zu Beginn der 90er Jahre. Jetzt, wenn man sich anschaut, was zu Beginn der 90er Jahre geschieht, ist das gleichzeitig auch eine Zeit, wo wir gesamtgesellschaftlich einen großen Wandel haben in dem, was Louis Althusser die ideologischen Staatsapparate genannt hat. Also wir haben einen großen Wandel in all den offiziellen, sagen wir mal, Ideologieproduzenten. Der Staat, das in einem weiten Sinn verstanden, das sind die ganzen Bildungsinstitutionen, das sind beispielsweise auch die Universität, das sind Verwaltungsapparate, ja selbst in der Privatwirtschaft. Alle diese offiziellen Apparate, also die Machtapparate, beginnen seit der Anfangs der 90er Jahre ebenfalls ein neues Leitbild für beide Geschlechter zu propagieren. Wir haben damit die merkwürdige Koinzidenz, das Zusammenfallen, dass eine sich als radikal und kritisch verstehende Bewegung, die Queer-Theorie, auftaucht zeitgleich mit einem großen Paradigmenwechsel in den Machtapparaten selber. Also wir haben ein Zusammenfallen von sozialen Bewegungen und Paradigmenwechsel im Machtapparat selber, der eigentlich reflektiert werden müsste. Also meines Erachtens, mich hat das immer erstaunt, warum diese Normenkritik in den 90er Jahren auftaucht. Ich hätte das total gut verstanden, wenn das in den 50er Jahren gewesen wäre, wo wir wirklich diese normativen Leitvorstellungen eines sehr traditionellen Geschlechterverhältnisses gehabt haben. Da hätte ich das ziemlich revolutionär gefunden, wenn da jemand aufgestanden wäre und gesagt hat, hört mal, es gibt eigentlich gar keine Frauen. Aber in den 90er Jahren, wo zum ersten Mal, ich würde sagen, überhaupt in der Geschichte der ganzen Menschheit auch Machtapparate finden, also diese Stereotypen, das können wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ist das noch zeitgemäß, wo mittlerweile sind es ja auch konservative Parteien, die finden, Work-Life-Balance, das braucht es Frauen, das ist schade, wenn die zu Hause sitzen. Genau in dem Moment, wo dieses Bild der Frau, dass sie bei den Kindern sein soll, aus ökonomischen Gründen aufbricht, wo selbst konservative Parteien sagen, nein, also jetzt sollen doch bitte alle arbeiten, die arbeiten können, Frauen sollen nicht zurück an den Herd, dass genau in diesem Moment eine sich als radikal verstehende Bewegung auftaucht, die sagt, sie könne den Feminismus beerben. Also man ist rückblickend immer schlauer und ich fand das damals auch sehr anregend, anfangs der 90er Jahre Judith Butler zu lesen, aber rückblickend frage ich mich, warum entstand das 1990 und nicht 30 Jahre vorher? Und warum hat sich das durchgesetzt, dass quasi heute, ich würde sagen im Rahmen der Gender Studies, diese Vorstellung, dass die Überwindung der Zweigeschlechtlichkeit der radikalste Standpunkt sei, dass das sich durchgesetzt hat in einer Weise, dass das eigentlich hegemonial ist? Das ist mein politischer Hintergrund oder mein politisches Anliegen, warum ich da, also was mich zum Nachdenken angeregt hat. Ich möchte jetzt quasi das Phänomen, das ich jetzt beschrieben habe, verorten, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also wie sind wir dazu gekommen zu denken, dass Macht darin sich ergeht, sage ich jetzt mal, dass Macht Menschen auf Identitäten festlegt und folglich, dass nicht Identitäre subversiv wäre. Wie ist diese Selbstverständlichkeit entstanden, theoretisch, kontextuell, in welchem Rahmen ist das entstanden? Also entschuldigen Sie diejenigen, die Queer Studies schon studiert haben, selber wissen das schon, aber ja, ich denke, ich kann das nicht voraussetzen. Also dieses, ich nenne das jetzt der Einfachheit halber das dekonstruktive Genderverständnis. Ich meine damit eben die Vorstellung, dass der radikalste feministische Standpunkt darin bestehe, die Geschlechtergrenzen zu überwinden im Hinblick auf eine Überwindung der als normativ vorgestellten Zweigeschlechtlichkeit. Also ich nenne das das dekonstruktive Genderverständnis. Dieser Genderbegriff hat seine Wurzeln in den US-amerikanischen Culture Studies, und in diesen Culture Studies sind ganz viele theoretische Konfliktlinien sozusagen verschmolzen und in einen Common Sense übergegangen, und die Konflikte, die dahinter standen, die sind eigentlich nicht mehr vorhanden. Man weiß das in dieser Weise nicht mehr. Also wenn ich heute ein Lehrbuch aufschlage, da steht einfach man weiß heute, die Geschlechter sind ein soziales Konstrukt, und das ist quasi dieses Wissen hat seine Herkunft in den US-amerikanischen Culture Studies, und das ist einfach so. Dass das ein langer Kampf war, bis man das wusste, das weiß man nicht mehr, und das steht auch in keiner Einführung in Gender Studies oder in Queer Studies. Der Hintergrund, wie es überhaupt zu dieser Thematisierung kam, ist folgender. Also die Culture Studies hatten ursprünglich ihren Ausgangspunkt in den englischsprachigen Culture Studies, und dort war das eine Bewegung in den 60er Jahren rund um Stuart Hall, die teilweise in Anlehnung an Antonio Gramsci, aber auch Louis Althusser, versteinerten, würde ich jetzt mal sagen, Marxismus entgegentreten wollten, indem sie gesagt haben, kulturelle Phänomene sind ganz zentral, wir können nicht alles aus einem ökonomischen Verständnis heraus erklären, wir müssen uns mit Kultur beschäftigen. In dieser Zeit war aber in den englischen Culture Studies war die Thematisierung des Kulturellen überhaupt nicht losgelöst von Auseinandersetzungen mit dem, was in den Produktionsverhältnissen, eben in den ökonomischen Verhältnissen vor sich ging. Es war keine Abgrenzung gegenüber dem Marxismus, sondern es war der Wunsch, den Marxismus für spätkapitalistische Gesellschaften zu adaptieren. Das war nicht ein Gegensatz, Culture Studies hier, Marxismus dort, den wollen wir nicht mehr, der ist veraltet, sondern es war einfach die Überlegung, im Westen brauchen wir einen anderen Marxismus, als wir das im Ostblock hatten, den wollte man selbstverständlich im Westen nicht, aber es war keine Absage an den Marxismus. Und genau dieses Phänomen, das Zusammengehen von kultureller, von Thematisierung von kulturellen Phänomenen und Marxismus, genau dieses Zusammengehen wurde aufgelöst, als die Culture Studies in die USA emigrierten. Dort nämlich verbanden sie sich mit einer breiten Regenbogenkoalition, und es gab so etwas wie eine Entkoppelung der Culture Studies von ihren marxistischen Wurzeln. Aus dem Primat der Produktionsverhältnisse, wie das in einem alten Marxismus war, wurde in den US-amerikanischen Culture Studies ein Primat des Kulturellen. Man wollte sich eigentlich gar nicht mehr mit Ökonomie beschäftigen, man wollte keine Kapitalismuskritik mehr machen, weil, so das Argument, gesagt wurde, alles, auch der Kapitalismus, ist letztlich auf Sinnverhältnisse zurückzuführen. Also wenn heute davon gesprochen wird, dass eben beispielsweise Geschlechter sprachlich konstruiert sind, sogar der Kapitalismus ist sprachlich konstruiert, so geht das darauf zurück, dass in diesen Culture Studies so etwas wie ein Culture Turn oder ein Linguistic Turn stattfand. Das geht im Wesentlichen, oder ganz wichtig für diese Bewegung, war Ernest Laclau und Chantal Mouffe. Sie definierten sich explizit als Postmarxisten, indem sie sagten, alle gesellschaftlichen Verhältnisse wurzeln letztlich in Sinnverhältnissen, und Es war der Vorwurf an traditionelle Gesellschaftstheorie, dass sie diese Kategorien verstärken würden, eben wiederholen, reifizieren, anstatt sie zu dekonstruieren. Also was hier entstand in den US-amerikanischen Culture Studies, war diese radikale Kritik, die Sie vermutlich kennen, an allem, was danach aussah, dass es ein Essentialismus sein könnte. Also das Reden von Klassen, das Reden von Frauen oder Männern wurde kritisiert, dass damit Essentialismen betrieben würde. Also der Vorwurf lautete, eine Soziologie, die noch von Frauen spricht, die wiederholt eigentlich das, was die Macht tut, nämlich selber Klassifizierungen vorzunehmen. Und das Anliegen dieser Culture Studies war, sämtliche Klassifizierungen aufzulösen, sämtliche Kategorien aufzulösen, in der Annahme, dass die Macht in diesen Kategorien selber steckt. Das war quasi die Überlegung dahinter. Theoretisch gesprochen heißt das, das Anliegen einer Deontologisierung stand im Zentrum. Also Deontologisierung heißt, Ontologisierung wäre, etwas Essentialistisches festzuschreiben, und das Anliegen, alle Festschreibungen aufzulösen, war dann quasi das Verständnis, Gesellschaftstheorie würde heißen, deontologisieren. Und es war so etwas wie eine Verpflichtung von allen Sozialwissenschaften, wir müssen nicht mehr jetzt untersuchen, wie es Frauen und Männer geht, sondern wir müssen diese Kategorien deessentialisieren. Das ist noch viel radikaler. Laclau, Mouffe und auch andere TheoretikerInnen begründeten das mit dem französischen Poststrukturalismus. Aber wie gesagt, das ist eine Übernahme, also dass im französischen Poststrukturalismus das Diskursive diese zentrale Funktion haben soll. Diese Vorstellung ist in den USA entstanden und nicht in Frankreich. Also es ist eigentlich falsch zu sagen, dass Michel Foucault ein Diskurstheoretiker sei. Er sagt explizit, dass er das nicht sei. Ich werde zu Foucault später noch etwas sagen. Ich glaube, dass dieser Wandel, dieser Übergang, auch das Verabschieden des Marxismus und das Verabschieden kapitalismuskritischen Anspruches von Gesellschaftstheorie, dass das in dieser radikalen Weise vor allem in der Geschlechtertheorie stattfand. Also in der Soziologie gab es später auch im deutschsprachigen Raum wieder eine Rückkehr zu Kapitalismusfragen. In der Geschlechtertheorie, würde ich mal sagen, ist dieser Anspruch einer Deontologisierung hat die weitreichendsten Folgen gehabt. Man könnte es auch umkehren. Der Postmarxismus ist durch die Gender Studies und durch die Queer Studies am weitreichendsten getragen worden. Er bekam die meiste Unterstützung von dieser Seite. Vermutlich einfach deshalb, weil dort das sozusagen wie eine Bombe eingeschlagen hat. Nämlich, dass mit dieser Kritik die Grundlagen, also ich habe das am Anfang gesagt, die Grundlagen des Feminismus selbst in Frage gestellt war. Also wenn die Kategorie Frauen auch ein Essentialismus ist, den man deontologisieren muss, war es klar, dass der Feminismus sein Subjekt verlor und deshalb auch in diese queere Kritik hineinkam. Das Ganze, wenn man das so betrachtet, wenn man davon ausgeht, dass Kategorien der Gesellschaft primär über Sinnverhältnisse vermittelt wird, ist das, scheint das auf den ersten Blick wie logisch. Ich denke, darum hat es auch so eingeschlagen. Es wirkt wie eine logische Fundierung. Also man kann dagegen eigentlich gar nichts mehr einwenden. Auf den ersten Blick wirkt es vollkommen logisch. Und ich glaube auch, dass dieser Anspruch einer logischen Fundierung, also dass quasi immer eine Etage tiefer angesetzt wird, weil schon die Kategorien in Frage gestellt werden, dass diese logische Fundierung auch verantwortlich ist für das Hegemonialwerden dieses spezifischen dekonstruktiven Gender oder Genderverständnisses. Das heißt, wenn man einmal davon ausgeht, dass Geschlechter sich primär einer normativen Zuschreibung verdankt, ist es logisch, dass das Anliegen, überhaupt Geschlecht als Kategorie zu überwinden, im Zentrum stehen muss. Was hier jedoch aus dem Blickfeld gerät, ist, dass ganz zentrale Grundannahmen und Denkweisen einer älteren Gesellschaftstheorie, beispielsweise des Marxismus, völlig verwandelt wurden. Also der Verwandlungsprozess darin ist nicht mehr sichtbar. Er wird aber beispielsweise sichtbar ich bringe das immer gern als Beispiel, weil es daran so greifbar wird. Also alle Kategorien der Gesellschaftstheorie wurden quasi als Identitäten umgedeutet. Und so kommt es, dass in den US-amerikanischen Culture Studies wurde beispielsweise nicht mehr von Klasse gesprochen, sondern von Classness. Das wird dann rückübersetzt in der Intersektionalitätsforschung, wo es dann plötzlich Klassismus heißt. Also aus der Marx'schen Klasse wurde ein Klassismus, und ein Klassismus ist eine Identität. Das ist klar, es ist eine Eigenschaft eines Menschen. Das heißt, wir haben dann eine Art Verwandlung, also aus den gesellschaftlichen Verhältnissen von Marx ist über diesen Atlantik hinweg eine zu dekonstruierende Identität geworden. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, wie sonst können wir uns denn vorstellen, was auf kultureller, ideologischer Ebene mit den Menschen geschieht. Also wie kann man sich Subjektivierungsweisen vorstellen, die nicht Identitätszuschreibungen sind? Das ist eigentlich die Frage. Ich bringe das jetzt auf einen Kürzel, indem ich sage, nicht jede Form von Subjektivierung, also wenn wir mit Subjektivierung mal verstehen oder wenn wir das definieren wollen, als die Weise, mit der Menschen in Machtverhältnisse eingebunden werden. Nicht jede Subjektivierungsweise funktioniert so, dass es als Identitätszuschreibung richtig verstanden wird. Also wir haben die Vorstellung, Macht wirkt, indem sie uns normativ festschreibt, und das ist Subjektivierung. Das ist so in eine Formel gebracht, die Vorstellung in der Gender-Theorie. Jetzt sage ich, es gibt Subjektivierungsweisen, die nicht über Identitätszuschreibungen funktionieren. Identität ist nicht einfach gleich Subjekt. Und das ist der zentrale Unterschied. Wenn wir uns französische Texte anschauen, von Foucault, aber auch von Lacan und vor allem von einer neueren marxistischen Lacan-Rezeption, wie sie beispielsweise Slavoj Žižek oder auch Mladen Dolar betreiben, sie sprechen vom Subjekt und sie thematisieren etwas anderes als Identitätsfestschreibungen. Um Ihnen einen Hinblick zu eröffnen, was das Subjekt denn sein könnte, was Subjektivierungsweisen sein können, wenn es nicht normative Identitätszuschreibungen sind. Michel Foucault beispielsweise sagt von sich selbst, er sagt das in den Gouvernementalitätsvorlesungen, er sehe, dass seine Analyse, dass wir, also er damals, in einer disziplinären Gesellschaft lebten, dass das so nicht mehr stimmt, sondern dass er eben das, was er vorweggenommen hat in diesem Übergang zum Neoliberalismus, eine neue Form der Menschenführung, der Einbindung der Menschen in Machtverhältnisse vor sich habe, von denen er sagte, es sei gerade keine normative Zuschreibung mehr, sondern umgekehrt eine Machttechnologie, das formuliert er so, die über die Einsetzung von Freiheiten regiert. Also der Regierungsbegriff des späten Foucault geht davon aus, dass die Unterwerfungsweisen von Menschen nicht mehr über Festlegungen funktioniert, sondern über Anrufungen Menschen, Frauen, Männer, ihr könnt alles, ihr seid frei, entfaltet euch, nutzt alle Gelegenheiten, und gleichzeitig ist das auch ein Imperativ. Also die Selbstverwirklichung wird zu einem Imperativ, zu einer neuen Herrschaftstechnologie. Also nicht mehr eine Einengung, sondern eine Befreiung, die paradoxerweise herrschaftsförmig wirkt. Also die Freiheit, Foucault sagt nicht, unsere Freiheit wird immer größer, sondern er sagt, die Freiheit wird paradoxerweise zu einer neuen Herrschaftstechnologie. Und so betrachtet ist das Wehren gegen das Festgezurrtsein unter Identitäten eigentlich steht gerade in dieser veränderten Weise der Subjektivierung. Es ist keine Kritik mehr, sondern es tut eigentlich dasselbe wie diese veränderte Herrschaftsform. Also wir haben hier wieder das Ineinandergehen von einer Kritik und einer Veränderung in den Herrschafts-, in den Subjektivierungsweisen. Also wenn wir davon ausgehen, dass Subjektivierung immer nur dasselbe tut, nämlich Identitäten festzulegen, können wir diese Veränderung in den Subjektivierungsweisen, die heute vielmehr über ein Anrufen, ihr müsst euch alle entfalten, ihr könnt das auch, es gibt unendlich viele Möglichkeitsräume, optimiert euer Selbst, dass diese Formen, diese Anrufung zur Selbstoptimierung, dass diese Form gerade in einer Vorstellung von Identitätsfestschreibung als Herrschaftsform nicht mehr gedacht oder thematisiert oder gar kritisiert werden kann. eine andere Anleihe an eben an ein französisches Subjektverständnis macht Slavoj Žižek, indem er eine explizite Kritik formuliert an dem Queer-Ansatz, wie Judith Butler ihn verwendet, indem er nämlich sagt, diese Postpolitiken, also das ist seine ironische Formulierung für die ganzen Identitätskämpfe, also Kämpfe eben um Anerkennung, Kritiken an Identitäten. Er nennt das kurz Postpolitiken und er meint damit auch, also das Postmoderne, er fragt damit auch, ist das das Ende der Politik? Er formuliert da eine Kritik an Butler, indem er sagt, die Frage ist, hat sich nicht das, was der Feind, der Butler in ihrer Vorstellung, was uns unterdrückt, anvisiert, bereits verändert? Ich möchte dazu ein Zitat vorlesen. Ist das sichtbar? Also Žižek schreibt, was ist das Bild? Er wird in einem Interview gefragt, was denn seine Kritik an Judith Butlers Gender Trouble ist. Er sagt, was ist das Bild des Feindes, das dieses Werk impliziert? In Gender Trouble ist der Feind jemand, der identitär, patriarchal oder phallokratisch genannt werden kann. Mein Punkt ist ganz einfach, das ist heute nicht der Feind. Um es in einer marxistischen Terminologie zu sagen, die Form von Subjektivität, welche der Spätkapitalismus produziert, ist nicht länger patriarchal, identitär. Die vorherrschende Form der Ideologie heute ist genau die der multiplen Identitäten. Wenn wir dieses Spiel spielen, nicht männlich, nicht weiblich, sondern vielmehr alle Möglichkeiten offen halten, dann spielen wir genau das spätkapitalistische Spiel. Es ist genau aus diesem Grund, dass ich finde, dass Butlers politisches Projekt vollständig innerhalb des liberaldemokratischen Rahmens bleibt. Diese Kritik, also Žižek formuliert, dass die vorherrschende Ideologie heute genau die multiplen Identitäten ist, also das Multiplewerden der Identitäten ist das ideologische Moment und nicht mehr das Festgezurrtsein der Identitäten. Also wenn wir das zusammenfassen wollen, könnte man sagen, Michel Foucault hatte in den 68er Bewegungen der Befreiung Sexpol-Bewegung, also der Befreiung der sexuellen Unterdrückung dieser Bewegung gesagt, seid vorsichtig, wenn ihr für die Befreiung des Sexes kämpft, verstrickt ihr euch nur noch weiter in ein Sexualitätsdispositiv unserer Zeit. Ich denke, man müsste dieses Diktum von Foucault adaptieren für heutige Verhältnisse und sagen, wenn wir uns gegen Identitätsfestschreibungen wehren, verstricken wir uns eigentlich in ein Flexibilitätsparadigma unserer Zeit. Also es ist nicht einfach so, dass die Freiheit in den multiplen Identitäten lägen, sondern wenn diese These stimmt, dass sich die ideologischen Apparate verändert haben, dann verstricken wir uns in dieser Vorstellung, wir müssen die Multiplizität unserer Identitäten befreien in ein neues Herrschaftsparadigma, das uns gerade auffordert im Namen und der Flexibilität, der der Spätkapitalismus braucht, unsere multiplen Identitäten zu befreien und sie quasi marktfähig zu machen. Ja, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir haben spät angefangen. Was heißt das nun, wenn wir das rückbeziehen auf die Geschlechterthematik, auf unser gegenwärtiges Geschlechterregime? Also es gibt in diesem französischen Kontext eine allgemeine Kritik, beispielsweise sagt Alenka Zupancic, die auch in dieser Tradition einer marxistischen, ich habe noch ein Literaturverzeichnis für die Namen. Sie können das nachher auch bei mir beziehen. Alenka Zupancic sagt beispielsweise, dass diese ganzen Anerkennungskämpfe um Differenzen vielleicht auch verkennen, dass der Kapitalismus selber ein großer Promotor von Differenzen ist. Darum ist er ja auch ist der Liberalismus auch die Bewegung, die zusammen mit dem Kapitalismus entstanden ist. Also der Liberalismus und der Kapitalismus sind eigentlich große Fürsprecher der Differenzen. Und Alenka Zupancic sagt, dass paradoxerweise der Kapitalismus sehr viele differente Lebensweisen hervorgebracht hat, aber dass gleichzeitig diese Differenzen darin immer mehr an Bedeutung verlieren. Also die Lebensweisen werden immer schräger, aber dieses Schrägsein hat eigentlich keinen wirklichen Effekt auf die Veränderungen, sondern scheint vielmehr kompatibel zu sein oder sogar gerade nützlich für die Erneuerungsbewegungen des Kapitalismus selbst. Jetzt, wenn wir diese allgemeine Thematisierung, auch kritische Infragestellung von gewissen sozialen Bewegungen rückbeziehen auf die Frage der Geschlechterverhältnisse. Ich glaube, dass das gegenwärtige Geschlechterregime, also was uns gegenwärtig geschieht in dem, was man als Postfordismus oder Neoliberalismus bezeichnet, eben gerade nicht mehr auf tradierten Geschlechterrollen oder Geschlechternormen basiert, sondern dass wir es heute vielmehr mit einem paradoxen Nebeneinander einer gleichzeitigen Intensivierung und Erodierung der Bedeutung von Geschlecht zu tun haben. Ich stütze mich hier auf eine Analyse von Janine Brody, einer kanadischen Politologin, die eben sagt, dass das heutige Geschlechterregime nicht mehr über normative Anrufungen, beispielsweise Frauen geht bitte zurück an den Herd, dass das nicht mehr so funktioniert, sondern dass es anders funktioniert, nämlich indem ein großer Bereich der sozialen Reproduktion, also der häuslichen Arbeit, der Frage, wie wir Kinder aufziehen, wie wir für abhängige, bedürftige Menschen sorgen, dass dieser Bereich einfach dethematisiert wird. Er verschwindet aus der Politik. Was in der Politik besteht, ist, Frauen sollen erwerbstätig werden. Es gibt dann irgendeine Klausel mit Work-Life-Balance und Frauen werden ein bisschen gecoacht, dass sie das können. Aber die Thematisierung des ganzen großen reproduktiven Bereichs, der ein großer ökonomischer Bereich ist, der verschwindet aus der Sozialpolitik. Und Janine Brody sagt, es ist diese Dethematisierung der sozialen Reproduktion, es ist die Dethematisierung von Geschlecht in der Geschlechterpolitik paradoxerweise, die eine neue Form der Hierarchisierung mit sich bringt. Das heißt, sie sagt, dass es Frauen wegen dieser Dethematisierung zunehmend schwerfällt, überhaupt als Gruppierung kollektive Ansprüche an den Staat zu stellen, weil der Staat, eben das ist dieser Wandel in den ideologischen Staatsapparaten, eigentlich sagt, wir machen keine Festschreibungen mehr, wir finden, dass alle Menschen vor dem Markt gleich sind, am besten geschlechtslos. Frauen und Männer, ihr könnt euch entfalten, lasst euer Geschlecht hinter euch, geht an den Markt und ihr werdet euch selbst verwirklichen. Also vor dem Markt sind alle Menschen gleich, es gibt vor dem Markt kein Geschlecht und das ist auch ein Imperativ. Und es ist diese Logik, die eben gerade nicht Geschlechter festschreibt, sondern sie irgendwo, ich weiß auch nicht wohin, das müsste man die Geschlechterpolitiker fragen, wie sie sich denn das vorstellen, das wird irgendwie aufgelöst. Also es ist dieses komische Nebeneinander einer Dethematisierung von Geschlechtlichkeit bei gleichzeitiger, Janine Brody sagt eben, bei gleichzeitiger stillschweigender Feminisierung der Lasten. Weil wenn man sich anschaut, was realerweise passiert, Frauen übernehmen heute wieder sehr viel mehr Gratisarbeit. Das geht einfach stillschweigend irgendwie, weil irgendwer muss das halt tun. Und ihr Einkommen geht zurück, also die Schere zwischen Männern und Frauen geht bereits heute wieder auseinander, obwohl alle für Gleichstellung sind und alle überall von der EU bis auf die Gemeindeebene in Form von Gender Mainstreaming durchsetzen. Das heißt, wir haben das Problem, dass wenn alle Bürger vor dem Markt gleich sind und alle Institutionen für Gleichstellung sind, es für Frauen zunehmend schwierig wird, ihre diffus vorhandene, aber statistisch gesehen leider ganz manifeste, nach wie vor bestehende kollektive Betroffenheitslage überhaupt noch zu formulieren. Wenn wir uns gegen irgendwen wenden, heißt es immer, ja, sorry, wir sind doch alle für Gleichstellung und wir tun das Mögliche, da kann man irgendwie nur noch, man ist eben sprachlos. Und das stelle ich auch immer wieder fest, dass Frauen zunehmend sprachlos sind, weil sie werden ja gerade, junge Frauen werden beständig gefördert. Also sie wissen gar nicht mehr, wo anfangen vor lauter Förderung. Was will man da noch sagen, man werde irgendwie unterdrückt? Es ist ganz schwierig zu formulieren, was uns geschieht. Und in dieser Sprachlosigkeit glaube ich eben, dass es eine ganz fatale Verkopplung gegeben hat zwischen dieser offiziellen, machtmäßigen Veränderung mit einer Veränderung in der Theorie selbst, die auch beständig ein kollektives Involviertsein von Frauen aus einem Kollektiv in Frage stellt. Also ein gewisses, ich formuliere es polemisch, Verbot von Frauen als Kollektiv zu sprechen, weil es heißt dann immer, ja, aber Frauen sind auch unterschiedlich untereinander, es gibt keine Gemeinsamkeit mehr, es gibt kein Kollektivsubjekt des Feminismus. Dass von theoretischer Seite etwas Ähnliches geschehen ist natürlich unwillentlich, also ich betone das, das ist keine Absicht. Unglücklicherweise gibt es da ein Ineinandergreifen, eine Passfähigkeit, die nicht gesehen wurde, die auch nicht beabsichtigt wurde, aber die in gewissen theoretischen Grundlagen des Gender-Paradigmas verankert ist. Ich würde deshalb nicht sagen, dass es sich um eine Instrumentalisierung handelt. Es ist nicht einfach eine Umwandlung eines an sich guten Konzeptes, des Gender-Konzeptes, zu nicht guten Zwecken, sondern in den theoretischen Grundlagen dieser Verschiebung von Feminismus hin zu Gender und Queer hat es theoretisch gesehen eine Anschlussfähigkeit, die diese merkwürdige Passfähigkeit ermöglicht hat. Die Anschlussfähigkeit liegt darin, dass auch das Gender- oder Queer-Paradigma Geschlecht als eine Frage von Identitäten thematisiert. Das Zusammengehen liegt darin, dass diese ganzen Geschlechterprogramme jetzt von Macht, also von den ideologischen Staatsapparaten her, Geschlechterfragen ja auch thematisiert als eine Form von Identität, indem sie sagt, wie jede Person sich verhält, das ist ihre eigene Sache, wir können sie befähigen, vor dem Markt irgendwie zu bestehen. Es ist eine Frage des Verhaltens, letztlich auch der Identität. Und auch Gender oder Queer thematisiert eigentlich Geschlecht als eine Frage des Verhaltens oder der Identität. Also das Zusammengehen sehe ich dort, dass gesellschaftliche Verhältnisse umdefiniert wurden in der Theorie als eine Frage der Identität und damit letztlich des Verhaltens. Und da gibt es eine zentrale Anschlussfähigkeit zu den neoliberalen Rahmungen der Problemlage, die eben auch davon ausgehen, dass alles letztlich in der Frage des Verhaltens ist. Für Frauen bedeutete das, dass gesellschaftliche Probleme, wie beispielsweise, wie will eine Gesellschaft die ganze soziale Reproduktion organisieren, diese große makroökonomische Frage wurde umdefiniert zu einer Frage des Verhaltens, sodass am Schluss die Frau am Spültisch aushandeln muss mit ihrem Partner oder Freund, wie sie jetzt ihre Gleichstellung selber bewerkstelligt. Also es ist eine Rückverlagerung von gesellschaftlichen Problemen in eine vermeintliche Handlungsfähigkeit eine Rückverlagerung, die das ganze Problem so definiert, dass eine Frau selber für ihre Gleichstellung verantwortlich sein kann. Und das kann nicht funktionieren. Es gibt hier also ein Ineinandergreifen von dem, was sich auf der Ebene der Machtapparate verändert hat und dem, was auf der Ebene der Gesellschaftstheorie im Bereich der Geschlechterforschung geschehen ist. Um das abzurunden, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was die Dekonstruktion macht und dem, was Marx machte, was er gesellschaftstheoretisch für wichtig hielt oder wie er vorging, was er als Kritik verstand. Es sind nämlich zwei geradezu konträre oder gegensätzliche Bewegungen. Marx thematisierte etwas, das nicht sichtbar war. Er sagte, die Menschen werden von einem Prinzip im Banne gehalten, das sie nicht verstehen und das hinter ihrem Rücken vor sich geht. Und er sah seine Aufgabe darin, dieses Nicht-Existierende zu artikulieren. Also so hieß das im Marxismus. Etwas überhaupt konzeptionell zu fassen, also eine Kategorie, würden wir heute sagen, dafür zu finden, indem er nämlich sagte, die Arbeiter wissen gar nicht, dass sie diese Klasse sind und die Kritik würde darin bestehen, sie als Klasse zu formieren, als eine Bewegung von einem Nicht-Existenten zu einem Existenten, nämlich der Klasse. Die Dekonstruktion macht das Umgekehrte. Sie meint, dass eine Kategorie das Problem sei und versucht, das aufzulösen. Also es ist genau die umgekehrte Bewegung. Und ich denke, dass das, was im Geschlechterverhältnis heute vor sich geht, eben auch etwas ist, das gar nicht sichtbar ist. Es sind nicht die sichtbaren normativen Zuschreibungen, also beispielsweise, dass Männer und Frauen unterschiedlich dastehen und dann könnten wir an dieser Sichtbarkeit etwas ändern und dann wäre das Geschlechterverhältnis verändert, sondern was die Geschlechterverhältnisse produziert, sind unsichtbare Strukturen und eigentlich war es das Anliegen des Feminismus, diese zu artikulieren. Das heißt, das Subjekt des Feminismus, das unter diese Kritik kam und unter die Räder dieser Kritik war der Versuch, etwas zu artikulieren, das nicht sichtbar ist. Es war keine normative Identitätsfestschreibung von Weiblichkeit. Und ich glaube, dass wir zurückkehren müssen zu diesem Versuch zu artikulieren, was eine nach wie vor bestehende kollektive Betroffenheit von Frauen wäre, weil so meine These, das, was diese Betroffenheit ausmacht, nicht sichtbar ist. Es ist keine normative Weiblichkeit, sondern es sind andere, auch ökonomische Verhältnisse. Und die Artikulation dieser Verhältnisse, das meinte das Subjekt des Feminismus und das wäre meines Erachtens nach wie vor ganz wichtig, das zu tun. Denn sonst, glaube ich, tut die queere Kritik etwas ganz Paradoxes. Sie stellt Frauen an den Ort, wo sie historisch gesehen schon immer waren, nämlich in einem diffusen Ort zu sein, der keine Artikulation und keine Sprache hat. Ja, damit möchte ich enden und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.